keine sieht, liegt ein Land, von dem ich hörte, einst in dem Wiegenlied. Ganz hoch über den Wolken, wohin nur die Drossel steigt, und alle deine Wunschträume werden dort Wirklichkeit. Irgendwann bin ich ein Stern, wach auf, wo die Wolken unten sind, wo Sorge schmilzt so wie ein Drops, hoch über dem Schornsteinkopf einst man mich find. Ganz hoch über den Wolken, wohin nur die Drossel fliegt, und die Träume, die du wagtest, warum?